und tatsächlich hörte er zu seiner Freude ein leises Tröpfeln. Er stieg ein paar Stufen höher und fand ein winziges Rinnsal dunklen Wassers, das vom Berghang herabkam und sich in einem kleinen Becken sammelte, von wo es überfloss und zwischen den kahlen Steinen versickerte. Sam kostete das Wasser und fand es trinkbar. Er stillte seinen Durst, füllte die Flasche und wollte zurückgehen. Im gleichen Augenblick sah er eine schwarze Gestalt oder einen Schatten zwischen den Felsen nahe bei Frodos Versteck hindurchhuschen. Einen Schrei unterdrückend sprang er die Stufen von der Quelle hinab und rannte zurück, in langen Sätzen von Stein zu Stein. Es war eine scheue Kreatur, schlecht zu sehen, aber Sam hatte keinen Zweifel, wer es war. Und er brannte darauf, ihm an die Gurgel zu gehen. Aber der Bursche hörte ihn kommen und machte sich schnell davon. Sam glaubte noch zu sehen, wie er zuletzt über den Rand des Steilhangs auf der Ostseite zurückblickte, ehe er verschwand. »Also, das Glück hat mich nicht im Stich gelassen«, murmelte Sam, »aber beinahe. Muss denn, wo es hier schon von Tausenden von Orks wimmelt, auch noch dieser stinkende Schuft herumschnüffeln? Hätten sie ihn doch bloß erschossen!« Er setzte sich neben Frodo, ohne ihn zu wecken. Sich selbst schlafen zu legen, wagte er nicht. Endlich, als er merkte, dass ihm die Augen zufielen, ob er wollte oder nicht, weckte er Frodo sehr sanft. »Dieser Gollum ist wieder da, befürchte ich«, sagte er. »Jedenfalls, wenn er es nicht war, dann muss es ihn doppelt geben. Ich bin Wassersuchen gewesen, und als ich gerade wieder kehrt machte, sah ich ihn herumschleichen. Ich schätze, es ist zu gefährlich, wenn wir beide zugleich schlafen. Verzeih mir, aber ich kann die Augen nicht mehr offen halten.« »Meine Güte, Sam«, sagte Frodo, »leg dich hin, du bist ja längst an der Reihe. Aber lieber Gollum als die Orks. Jedenfalls wird er uns nicht an sie verraten, es sei denn, er wird selbst geschnappt.« »Aber auf eigene Faust ein bisschen rauben und morden könnte er auch«, knurrte Sam. »Halte die Augen auf, Herr Frodo. Da ist eine Flasche Wasser, trink sie aus. Wir können sie nachfüllen, ehe wir weitergehen.« Gleich darauf war Sam eingeschlafen. Er erwachte. Frodo saß mit dem Rücken an den Felsen gelehnt, aber auch er war eingeschlafen. Die Wasserflasche war leer. Von Gollum keine Spur. Die mordorische Dunkelheit war wieder eingekehrt, und die Wachtfeuer auf den Höhen brannten heiß und rot, als sich die Hobbits zur gefährlichsten Etappe ihrer Fahrt aufmachten. Zuerst gingen sie zu der kleinen Quelle, und dann, vorsichtig aufsteigend, kamen sie auf die Straße, an der Stelle, wo sie zum 20 Meilen entfernten Isenmaul nach Osten abbog. Die Straße war nicht breit, ohne Mauer oder Geländer an der Außenseite, und der steile Absturz zur Rechten wurde, je weiter man ging, immer tiefer. Nichts schien sich auf der Straße zu bewegen, und nachdem die Hobbits eine Weile gehorcht hatten, machten sie sich in gleichmäßigem Schritt auf den Weg nach Osten. Nach etwa 12 Meilen machten sie eine Pause. Kurz vorher war die Straße ein wenig nach Norden gebogen, daher hatten sie die schon zurückgelegte Strecke nicht mehr im Blick. Das erwies sich als gefährlich. Sie ruhten ein paar Minuten aus und gingen dann weiter, aber sie hatten noch nicht viele Schritte getan, als sie in der Stille der Nacht plötzlich das Geräusch hörten, vor dem sie sich insgeheim schon die ganze Zeit gefürchtet hatten, den Marschtritt einer Kolonne. Es war noch ein Stück hinter ihnen, aber als sie zurückblickten, sahen sie schon Fackeln um die Biegung kommen, weniger als eine Meile entfernt und schnell näher rückend, zu schnell für Frodo, als dass sie auf der Straße hätten entkommen können. »Das habe ich befürchtet, Sam«, sagte Frodo. »Wir haben auf unser Glück vertraut, und es lässt uns im Stich. Wir sitzen in der Falle.« Ratlos blickte er an der Felswand hoch, die von den alten Straßenbauern viele Ellen hoch glatt gehauen war. Er rannte zur anderen Seite und blickte über den Rand in den finsteren Abgrund hinunter. »Jetzt haben sie uns endlich«, sagte er. An der Felswand ließ er sich zu Boden fallen und senkte den Kopf. »Scheint so«, sagte Sam. »Jetzt können wir nur abwarten.« Und er setzte sich neben Frodo in den Schatten der Felswand. Lange brauchten sie nicht zu warten. Die Orks hatten ein scharfes Marschtempo. Die in den vordersten Reihen trugen Fackeln. Da kamen sie, rote Flammen in der Dunkelheit, die rasch größer wurden. Nun senkte auch Sam den Kopf, in der Hoffnung, sein Gesicht zu verbergen, wenn die Fackeln sie erreichten, und ihre Schilde stellte er ihnen vor die Knie, damit man ihre Füße nicht sähe. »Wenn sie es nur so eilig hätten, dass sie zwei müde Krieger in Frieden lassen und einfach vorbeigehen«, dachte er. Und zuerst schien es so. Die vordersten Orks keuchten vorüber, mit langen Schritten die Köpfe gesenkt. Es war eine Rotte vom kleineren Gezücht, Kerle, die sich widerwillig in die Kriege des dunklen Herrschers treiben ließen, mit dem einzigen Interesse, den Marsch hinter sich zu bringen, ohne mit der Peitsche Bekanntschaft zu machen. Nebenher, bald bei den vorderen, bald bei den hinteren Reihen, liefen zwei von den großen, bulligen Uruks, brüllend und peitschenknallend. Reihe um Reihe zog vorüber. Und der verräterische Fackelschein war schon ein ganzes Stück voraus. Sam hielt den Atem an. Mehr als die halbe Kolonne war nun vorbeimarschiert. Da plötzlich bemerkte einer der Sklaventreiber die beiden Gestalten am Straßenrand. Er knallte mit der Peitsche in ihre Richtung und brüllte, »Hey, ihr da! Aufgestanden!« Sie gaben keine Antwort, und mit einem Kommando brachte er die ganze Kolonne zum Halten. »Los, ihr Lahmsieder!« rief er. »Jetzt wird nicht gegammelt!« Er trat einen Schritt näher, und trotz der Dunkelheit erkannte er die Feldzeichen auf ihren Schilden. »Fahnenflucht, was?« knurrte er. »Oder denkt wohl dran!« »Eure Truppe sollte bereits gestern Abend in Udun sein. Das wisst ihr genau. Aufgestanden jetzt und ins Glied, oder ich nehme eure Nummern auf und melde euch.« Mühsam kamen sie auf die Beine und humpelten wie fußkranke Soldaten zu den letzten Reihen. »Nein, nicht nach hinten«, brüllte der Sklaventreiber. »Drei Reihen weiter vor, da bleibt ihr, oder ich zeig's euch, wenn ich vorüberkomme.« Er ließ die lange Peitschenschnur über ihren Köpfen knallen. Dann brachte er mit einem weiteren Knaller und einem Kommando die ganze Kolonne wieder in Trab. Es war schwer genug für den armen Sam, so müde wie er war, aber für Frodo war es eine Qual und bald auch ein Albtraum. Er biss die Zähne zusammen, versuchte an gar nichts zu denken und schleppte sich vorwärts. Der Gestank der schwitzenden Orks ringsum war betäubend, und vor Durst begann er zu hecheln. Weiter ging's, weiter! Und er musste alle Willenskraft zusammennehmen, um auch nur Atem zu holen und die Beine zu bewegen. Doch zu welchem bösen Ende er diese Schinderei erduldete, daran wagte er gar nicht zu denken. Es gab keine Gelegenheit, sich unbemerkt zu verdrücken. Hin und wieder blieb der Antreiber zurück und machte seine Scherze mit ihnen. »Sieh einer an!« wieherte er und knallte nach ihren Beinen. »Eile mit Keile, aber Kopf hoch!« »Ich würde euch gleich jetzt eine kleine Erfrischung gönnen, aber ihr kriegt ja das Fell noch gegerbt, wenn ihr zu spät in euer Lager kommt. Wird euch gut tun. Wisst wohl noch gar nicht, dass wir Krieg haben, was?« ...gelegt, und die Straße führte nun einen langen Hang hinunter in die Ebene, als Frodo die Kräfte zu verlassen begannen und sein Wille erlahmte. Er taumelte und stolperte. Verzweifelt bemühte sich Sam, ihn zu stützen und mitzuziehen, obwohl er selbst spürte, dass er nicht mehr lange Schritt halten könnte. Jeden Augenblick musste nun das bittere Ende kommen. Der Chef würde stürzen oder in Ohnmacht fallen, es käme heraus, wer sie waren, und all ihre Mühen wären vergebens gewesen. »Diesen dicken Teufel von einem Sklaventreiber nehme ich jedenfalls noch mit«, dachte er. Gerade als er schon nach dem Schwertheft tastete, gab es unversehens eine Pause. Sie waren nun draußen auf der Ebene und näherten sich dem Eingang von Udun. Ein Stück vor ihnen, vor dem Tor am Brückenkopf, traf die Straße von Westen mit anderen, von Süden und von Barad-dûr kommenden Straßen zusammen. Auf allen Straßen marschierten Truppen, denn die Heerführer des Westens rückten heran und der dunkle Herrscher warf seine Streitkräfte nach Norden. So ergab es sich, dass mehrere Kompanien gleichzeitig den Treffpunkt der Straßen erreichten, der im Dunkeln lag, außerhalb des Lichtscheins der Wachtfeuer auf der Mauer. Sofort gab es ein wildes Gedränge und Gefluche, weil jeder Trupp als erster ans Tor und ans Ziel des Marsches kommen wollte. Obwohl die Treiber brüllten und ihre Peitschen gebrauchten, setzten Schlägereien ein, und ein paar Mal wurde auch blank gezogen. Ein Trupp schwer bewaffneter Uruks aus Barad-dûr stürmte mitten in die Kolonne aus Durfang hinein und stiftete einiges durcheinander. Benommen vor Schmerzen und Erschöpfung wurde Sam hellwach, und erkannte sofort die Gelegenheit. Er warf sich zu Boden und riss Frodo mit. Orks fielen über sie, fluchten und wetterten. Auf Händen und Knien krochen die Hobbits durch das Gewühl, niemand beachtete sie. Auf der anderen Straßenseite ließen sie sich über den Rand fallen. Die Straße war ein paar Fuß über das umliegende Land aufgeschüttet und hatte eine hohe Kante, an der sich die Truppführer bei Nacht oder Nebel orientieren konnten. Für einen Moment lagen sie still. Es war zu dunkel, um Deckung zu finden, sofern es sie gab. Aber Sam hatte das Gefühl, dass sie zumindest weiter von den Straßen und vom Fackelschein wegkommen müssten. »Los, Herr Frodo«, flüsterte er, »noch ein Stück krabbeln, dann hast du Ruhe.« Mit letzter Kraft stützte sich Frodo auf die Hände und schleppte sich etwa 20 Schritt weiter. Dann fiel er der Länge nach in eine flache Grube, die sich unversehens vor ihnen auftat, und blieb wie tot liegen. Der Schicksalsberg. Sam legte Frodo seinen zerfetzten Orkumhang unter den Kopf und breitete den grauen Mantel aus Lorien über sie beide. Dabei schweiften seine Gedanken zu jenem schönen Land und seinen Bewohnern hin, und er hatte die Hoffnung, dass das von der Hand der Elben gewobene Tuch die Kraft habe, sie mitten in dieser Wildnis voller Gräuel verborgen zu halten. Er hörte das Geschrei und Getobe verhallen, als die Truppen durchs Isenmaul zogen. Anscheinend hatte man sie in dem Gewirr und Gemenge von vielerlei Truppen nicht vermisst. Wenigstens bis jetzt nicht. Sam trank einen Schluck Wasser, doch Frodo musste er es einflößen, und als sein Chef sich etwas erholt hatte, fütterte er ihn mit einer ganzen Waffel von ihrem kostbaren Wegbrot. Dann, zu erschöpft, auch nur Angst zu spüren, streckten sie sich lang aus. Sie schliefen in kurzen, unruhigen Schüben, denn ihr Schweiß wurde kalt, die kantigen Steine drückten sie, und sie froren. Vom schwarzen Tor im Norden durch die Kirith Gorgor wisperte ein dünner, kalter Luftzug über den Boden. Der Morgen brachte wieder graues Licht, denn in den hohen Lüften wehte noch immer der Westwind, doch hier unten auf den Steinen hinter den Gebirgswellen des Schwarzen Landes war die Luft bleiern, kalt und dennoch stickig. Sam blickte über den Rand der Grube. Das Land war öd, platt, schmutzig braun. Auf den Straßen in ihrer Nähe bewegte sich jetzt nichts, aber er befürchtete, dass von der Mauer am Isenmaul nur eine Achtelmeile weiter nördlich wachsame Augen herabspähten. Fern im Südosten sah er den Berg, einen dunkel hoch aufragenden Schatten, Rauchwolken quollen aus ihm hervor, und während diejenigen, die in die oberen Lüfte aufstiegen, nach Osten abtrieben, wälzten andere sich die Hänge herab und breiteten sich flach übers Land aus. Im Nordosten, wenige Meilen entfernt, standen die vordersten Ausläufer des Aschengebirges wie düstere, graue Gespenster, und hinter ihnen die nebelverhangenen Nordhöhen, wie eine ferne Wolkenbank, kaum dunkler als der tiefhängende Himmel. Sam versuchte, die Entfernungen zu schätzen und sich zu entscheiden, welchen Weg sie nehmen sollten. »Nach 50 Meilen sieht mir das aus. Kein Schritt weniger«, brummte er und schaute verdrossen zu dem unheimlichen Berg hinüber. »Und dafür brauchen wir eine Woche, wenn wir es überhaupt schaffen, so wie es Herrn Frodo jetzt geht.« Er schüttelte den Kopf, und während er sich alles überlegte, ging ihm ein neuer, düsterer Gedanke im Kopf herum. Niemals war die Hoffnung in seinem tapferen Herzen ganz erloschen, und bis jetzt hatte er sich immer auch über ihren Rückweg Gedanken gemacht. Aber nun endlich ging ihm die bittere Wahrheit auf. Mit ihrem Proviant würden sie bestenfalls bis ans Ziel kommen. Und wenn die Aufgabe erfüllt wäre, würden sie dort allein, unbehaust und ohne Nahrung inmitten der entsetzlichen Wüste verenden. Es gäbe kein Zurück. »War das also die Aufgabe, von der ich dachte, dass ich sie erfüllen müsse, als ich mitging?« sagte er sich. »Herrn Frodo zu helfen bis zum letzten Schritt und dann mit ihm zu sterben?« »Na, wenn es sein muss, dann muss es sein. Aber so gern würde ich doch Wasserau wiedersehen, Rosi Khatun und ihre Brüder, den Ohm und Kalendula und alle anderen. Irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass Gandalf den Herrn Frodo auf diese Fahrt geschickt hätte, wenn gar keine Hoffnung bestanden hätte, dass er je wieder heimkommt. Alles ist schiefgegangen, als er in Moria von der Brücke gestürzt ist. Wäre doch das bloß nicht passiert, er hätte bestimmt etwas getan.« Doch während Sams Hoffnung erlosch oder zu erlöschen schien, verwandelte sie sich in neue Kraft. Sein biederes Hobbitgesicht wurde streng, fast grimmig, als der Wille sich in ihm härtete, und er spürte, wie ihm ein Strom durch alle Glieder lief, als würde er nun zu einem Mann von Stein und Stahl, den weder Verzweiflung noch Müdigkeit noch die unzähligen Meilen öden Landes bezwingen könnten. Mit einem ganz neuen Sinn für die eigene Verantwortlichkeit lenkte er sein Augenmerk wieder auf das benachbarte Gelände, wo die nächsten Schritte zu tun wären. Als es heller wurde, sah er zu seiner Überraschung, dass das Land, das ihm von fern als eine weite, eintönige Ebene erschienen war, tatsächlich uneben und zerwühlt war. Die ganze Fläche der Gorgoroth war übersät mit großen Löchern, als wäre sie einstmals eine Einöde von weichem Schlamm gewesen, und ein Hagel von riesigen Bolzen und Schleudersteinen wäre darauf niedergeprasselt. Die größten dieser Löcher waren mit einem Grat von zerbrochenem Gestein umrandet, und breite Bodenspalten gingen von ihnen aus in alle Richtungen. In diesem Land war es möglich, von einem Versteck zum anderen zu schleichen, unbemerkt, außer von sehr wachsamen Blicken, möglich zumindest für einen, der gut bei Kräften war und keine Eile hatte. Für den Hungrigen und Erschöpften, der noch einen weiten Weg zurückzulegen und nicht mehr lange zu leben hatte, sah es schlecht aus. All dies bedenkend ging Sam zu seinem Chef zurück. Er brauchte ihn nicht zu wecken, Frodo lag auf dem Rücken, hatte die Augen offen und blickte zum Wolkenhimmel auf. »So, Herr Frodo«, sagte Sam, »ich habe mich mal umgeschaut und mir ein paar Dinge überlegt. Auf den Straßen ist nichts zu sehen, und wir machen uns am besten davon, solange dazu Gelegenheit ist. Wird es gehen?« »Es wird gehen«, sagte Frodo. »Es muss.« Von Mulde zu Mulde und huschten in jede Deckung, die sich bot, hielten aber immer schräg auf die Vorberge der nördlichen Bergkette zu. Die am weitesten östliche der Straßen verlief zunächst in gleicher Richtung, bog dann jedoch ab, führte am Saum des Gebirges entlang und zuletzt in eine schwarze Schattenwand weit vor ihnen hinein. Niemand, weder Mensch noch Ork, war auf ihrer flachen grauen Bahn jetzt unterwegs, denn der dunkle Herrscher hatte seine Truppenverschiebungen fast abgeschlossen, und selbst hinter den Befestigungen seines eigenen Landes legte er Wert auf die Heimlichkeit der Nacht. Er fürchtete die Winde der Welt, die sich gegen ihn gewandt hatten und seine Schleier zerrissen, und die Nachrichten von verwegenen Spähern, die durch seine Bollwerke geschlüpft seien, machten ihm Sorgen. Mühsam hatten die Hobbits einige wenige Meilen hinter sich gebracht, als sie Halt machten. Frodo schien am Ende seiner Kräfte zu sein. Sam begriff, dass er auf diese Weise nicht mehr lange weitergehen könnte, bald kriechend, bald gebückt, bald ganz langsam einen Weg suchend, bald in hastigem Laufschritt. »Ich gehe wieder auf die Straße, solange es hell ist, Herr Frodo«, sagte er. »Vertrauen wir noch mal auf unser Glück. Letztes Mal hat es uns beinahe verlassen, aber nicht ganz. Noch ein paar Meilen in gleichmäßigem Schritt und dann eine Rast.« Es war viel gefährlicher, als er wusste. Aber Frodo war zu sehr mit seiner Last und seinem inneren Widerstreit beschäftigt und fast zu hoffnungslos, um sich noch darum zu kümmern. Sie stiegen die Böschung hinauf und stapften die glatte, böse Straße entlang, die zum dunklen Turm selbst hinführte. Aber das Glück blieb ihnen treu. Und während des ganzen Tages begegnete ihnen nichts, das lebte oder sich bewegte. Und als die Nacht hereinbrach, tauchten sie in die mordorische Dunkelheit ein. Das ganze Land harrte nun brütend des heraufziehenden Sturms. Die Heerführer des Westens hatten die Wegscheide passiert und an die giftigen Wiesen des Imlat Morgul Feuer gelegt. So also nahm das verwegene Abenteuer seinen Fortgang. Der Ring ging nach Süden, und die Heerbanner der Könige ritten nach Norden. Für die Hobbits wurde jeder Tag und jede Meile quälender als die vorigen, weil ihre Kräfte nachließen und das Land immer übler wurde. Bei Tage begegnete ihnen kein Feind, nachts, wenn sie in einem Versteck nah bei der Straße hockten, unruhig dösend, hörten sie manchmal Schreie, Geräusche von marschierenden Kolonnen oder den Hufschlag eines brutal gespornten Pferdes. Weit schlimmer aber als all solche Gefahren war die immer näher rückende Drohung, der sie entgegengingen, der Schrecken einer Macht von unermüdlicher Bosheit, die in tiefem Sinnen hinter dem dunklen Schleier vor ihrem Thron auf sie wartete. Näher und näher kam sie, schwarz und schwärzer dehnte sie sich, als stürzten sie in die Mauern der Nacht am äußersten Ende der Welt. Nacht brach schließlich an. Und während das Heer des Westens sich dem Ende der lebenden Lande näherte, kam für die beiden Wanderer eine Stunde schierer Verzweiflung. 4 Tage waren vergangen, seit sie aus der Ork-Kolonne entwischt waren, aber die Zeit lag hinter ihnen wie ein beständig nachdunkelnder Traum. Den ganzen Tag hatte Frodo kein Wort geredet. Er war halb gebückt dahingetrottet, oft stolpernd, als sähe er den Weg vor seinen Füßen nicht mehr. Sam erriet, dass von allem, was sie zu leiden hatten, Frodo das Schlimmste ertrug, das wachsende Gewicht des Rings, eine Last für den Leib und eine Folter der Seele. Mit Sorge hatte Sam bemerkt, wie Frodo oft die linke Hand erhob, als wollte er einen Schlag abwehren oder seine entsetzten Augen gegen einen entsetzlichen Blick abschirmen, der in sie einzudringen versuchte. Und manchmal schlich seine rechte Hand zur Brust hinauf, krallte sich fest und wurde, wenn der Wille sich behauptete, langsam wieder zurückgezogen. Nun, als es von neuem stockdunkel wurde, hatte Frodo den Kopf auf die Knie gelegt. Seine Arme hingen schlaff herab und die Hände lagen schwach zuckend auf dem Boden. Sam beobachtete ihn, bis die Nacht sie beide umfing und den einen vor dem anderen verbarg. Er fand keine Worte mehr, um etwas zu sagen. Und so überließ er sich den eigenen düsteren Gedanken. Er selbst, obwohl erschöpft und von der Furcht wie von einem Schatten begleitet, war noch nicht ganz entkräftet. Das Lembas gab ihnen etwas, ohne dass sie sich schon längst zum Sterben hingelegt hätten. Es stillte den Hunger nicht, und manchmal konnte Sam an nichts anderes mehr denken als ans Essen, und er sehnte sich nach einem Stück Schwarzbrot und anderen schlichten Genüssen. Und doch hatte dieses Wegbrot der Elben eine Kraft, die sich noch vermehrte, wenn der Reisende ihm allein zusprach und es nicht mit anderer Nahrung vermengte. Es speiste den Willen und verlieh ihm eine Stärke im Dulden und eine Macht über Muskeln und Glieder, die über menschliches Maß gingen. Doch nun war ein neuer Entschluss zu fassen. Sie konnten nicht länger dieser Straße folgen, denn sie führte nun ostwärts in den großen Schatten hinein, während der Berg, auf den sie zuhalten mussten, zu ihrer Rechten fast genau südlich stand. Dort aber erstreckte sich vor ihnen noch immer ein breiter Streifen kahlen, dampfenden, aschebedeckten Landes. »Wasser! Wasser!« murmelte Sam. Sich selbst hatte er nur wenig gegönnt, und die Zunge in seinem ausgedörrten Mund kam ihm dick angeschwollen vor. Doch trotz all seiner Sparsamkeit hatten sie nur noch wenig übrig, etwa die halbe Flasche, mussten aber wohl noch tagelang laufen. Schon lange hätten sie überhaupt nichts mehr gehabt, hätten sie es nicht gewagt, auf der Orkstraße zu gehen, denn in weiten Abständen waren dort Brunnen angelegt worden zur Versorgung der Truppen, die in Eilmärschen diese wasserlosen Gebiete durchqueren mussten. In einem davon hatte Sam einen Rest Wasser entdeckt, schal, verunreinigt von Orks, aber gut genug in ihrer verzweifelten Lage. Doch das war schon einen Tag her. Sie hatten keine Hoffnung, noch welches zu finden. Endlich, seiner Grübeleien müde, döste Sam ein und ließ den morgigen Tag, bis er heran wäre, auf sich beruhen. Mehr konnte er jetzt nicht tun. Traum und Wachen mischten sich in unruhigem Wechsel. Er sah Lichter wie hämisch glotzende Augen, dunkle Gestalten krochen heran, und er hörte Laute wie von wilden Tieren oder wie die Schmerzensschreie gemarterter Kreaturen. Und wenn er hochschreckte, war die Welt ringsum nur schwarz und leer. Nur einmal, als er aufstand und erregt umherblickte, schien ihm, obwohl er nun wach war, dass er noch immer 2 blasse Lichter wie von Augen sah. Doch gleich darauf waren sie verflackert und verschwunden. Und wollte nicht vergehen. Als es endlich Tag wurde, soweit man es so nennen konnte, brachte er nur spärliches Licht, denn in der Nähe des Berges wurde die Luft immer undurchsichtiger, und aus dem dunklen Turm krochen die Schattenschleier, die Sauron um sich wob. Frodo lag auf dem Rücken und rührte sich nicht. Sam stand bei ihm. Es widerstrebte ihm zu sprechen, doch er wusste, dass er jetzt das Wort hatte. Seine Sache war es, den Willen des Chefs zu einer neuen Anstrengung zu rüsten. Er beugte sich herab, strich Frodo über die Stirn und flüsterte ihm ins Ohr. »Wach auf, Chef«, sagte er, »wird Zeit weiterzugehen.« Wie von lautem Glockengedimmel aufgeschreckt, fuhr Frodo hoch, stand auf und blickte nach Süden. Aber als er den Berg und das wüste Land vor sich sah, ließ er wieder den Kopf hängen. »Ich schaffe es nicht, Sam«, sagte er. »Es ist so schwer zu tragen, so furchtbar schwer.« Schon bevor er die Worte über die Lippen brachte, wusste Sam, dass sie vergebens waren und vielleicht mehr schaden als nützen würden. Aber vor Mitleid konnte er sie nicht zurückhalten. »Dann lass es mich doch ein Stück weit für dich tragen, Herr Frodo«, sagte er. »Du weißt, ich tue es gern, solange ich noch ein bisschen Kraft habe.« Ein böses Funkeln trat in Frodos Augen. »Bleib weg! Rühr mich nicht an!« rief er. »Ihr gehört mir, sag ich dir! Verschwinde!« Seine Hand suchte das Schwertheft. Aber sogleich schlug sein Ton wieder um. »Nein, nein, Sam«, sagte er traurig, »aber du musst es verstehen, er ist meine Bürde, und niemand anders kann ihn tragen.« »Es ist jetzt zu spät, mein guter Sam. Auf diese Weise kannst du mir nicht noch einmal